Kundgabe 1166. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.11.1939. Widersacher. Antwort auf Warnung von Geistlichen. Dies soll euch kundtun meinen Willen, dass in euch der Geistesfunke lebendig ward, dass ihr das Göttliche in euch erweckt habt und daher von mir göttliche Gabe empfangen habt. Und so bleibet denn in meiner Liebe und achtet nicht dessen, was von außen an euch herantritt, sondern folget nur der Stimme in euch, denn sie leitet euch auf rechter Bahn. Wessen Herz soll ich wohl bedenken, wenn nicht das des Gläubigen, mir ergebenen Erdenkindes? Welche Macht kann wohl meinem Willen zuwiderhandeln und welche Früchte zeitigt eine mir abgewendete Macht? Sehet, so ich dem Erdenkind beistehen will und sein gläubiges Gebet erhöre, wird niemals der Widersacher zu diesem Kind gelangen können, solange es mir ergeben ist. Und wonach sollte wohl der Widersacher streben? Den Menschen göttliche Lehren zu verkünden? Bleibet eingedenk dessen, dass ihr Jünger meines Namens seid. Ihr sollt für mich und meinen Namen streiten und stehet also in meinem Sold. Die Lehren der Finsternis aber verfolgen einen anderen Zweck, den der endlichen Trennung von mir. Ihr, meine Kinder, müsset stark sein im Glauben und jegliche Prüfung bestehen, sollt ihr dereinst wirken können für mich und meinen Namen. Denn sehet, es werden noch viele Anfechtungen über euch kommen. Es wird die Welt sich gegen euch stellen und euch niederzuzwingen suchen, und das auch Kraft des Wortes, das ihnen der Widersacher eingibt. Und dann sollt ihr bestehen können. Ihr sollt sie bekämpfen durch das Schwert eures Mundes. Ihr sollt ihnen meine Worte kundtun. Ihr sollt mir euren Mund leihen, auf dass ich durch diesen reden kann. Und darum müsset ihr felsenfest im Glauben stehen. Ihr dürfet nicht wankend werden und dem Widersacher Gewalt einräumen über euch durch Zweifel oder schwachen Glauben. Kommet zu mir, auf dass ich euren Glauben stärke. Und nehmet aus meiner Hand entgegen, was euch widerstandsfähig macht, gegen alle Anfeindungen von außen. Es ist dies mein Wort, das euch Kraft und Gnade vermittelt. So ihr in engstem Verband mit mir steht, steht ihr auch im Stromkreis meiner Liebe und Gnade. Und diese lässet euch nicht fallen, so euer Trachten nur danach steht, meinen Willen zu erfüllen. Der Menschheit denken geht noch sehr falsche Wege, und selbst die mir dienen wollen, sind des göttlichen Geistes in sich noch nicht inne geworden, und daher tappen sie noch im Dunkeln und lehnen doch das Licht ab, das ihnen Erhellung bringen soll. Ich führe und lenke alle meinem Wort entgegen, doch sie gehen einen anderen Weg und suchen und forschen in der Ferne, und ich stehe ihnen so nahe und möchte meinen Geist auch mit ihrem Geist verbinden, auf dass ich selbst sie belehren könnte. In der geistigen Not der Menschheit ersehen sie noch nicht die Dringlichkeit meiner Hilfe, und also erkennen sie auch nicht mich selbst, wo ich dieser geistigen Not steuern möchte. So sie jedoch in mir den Geist der Liebe erkennen wollen, müsste es ihnen auch begreiflich sein, dass ich, meine Erdenkinder, nicht schmachten lassen kann und ich ihnen also außergewöhnlich beistehen muss, auf dass sie nicht des Glaubens an mich verlustig gehen. Und die ich erwähle, stehen in meinem Schutz. Sie sollen nicht angetastet werden, bis sie ihre Mission erfüllt haben. Sie sollen auch nicht zu leiden brauchen, so sie nur in aller Not gläubig zu mir kommen und meine Hilfe erflehen. Denn die meinen Willen erfüllen, sind meine Kinder. Und diese lasse ich nicht in der Not der Seele. Und ihr alle, die ihr noch nicht den Weg zu mir gefunden habt, lasset euch sagen: Der im Himmel thront und dem alles gehorchen muss, der lässet seiner nicht spotten, und noch viel weniger lässet er in seinem Namen reden, die Böses wider ihn im Schilde führen. und erlässet nicht ein Kind deren Opfer werden, das zum Vater im Himmel die Hände bittend erhebt und reinste Wahrheit begehrt. Amen.